Das ist Martin, der Morgen von Prokofjew, aus den Klavierstücken. Musik d'enfant, Musik für Kinder. Aber nicht, weil die Stücke vielleicht kinderleicht seien. Das sind sie auf dem Klavier auch gar nicht mal. Und schon gar nicht in der Bearbeitung für Gitarre. Was Prokofjew vorgeschwebt hat, war diese unmittelbare Empfindung und Ausdrucksmöglichkeit von Kindern. Sie kennen ja den Satz von Pianisten, Mozart spielt man nie wieder so gut wie mit 11 Jahren. Wenn wir erstmal erwachsen geworden sind, was uns dann alles durch den Kopf gegangen ist, das kontaminiert dann auch manchmal die Fantasie. Deswegen der Titel, Musique d'enfant. Stellen Sie sich mal vor, Prokofjew hätte ein Konzert für Gitarre und Orchester geschrieben. Das hätte das Instrument von vornherein auf ein ganz anderes Niveau gehoben im internationalen Konzertgeschäft. Und das wäre auch durchaus möglich gewesen. 1927 sitzt Andrés Segovia, der berühmteste Konzertgitarrist überhaupt, mit ihm im Zugabteil von Kiew nach Moskau. Sie unterhalten sich. Segovia hat immer Komponisten angesprochen, für die Gitarre zu schreiben, aber hier nichts. Nada. Nichimo. Prokofjew war ja ein interessierter, innovativer und offener Geist. Aber Segovia hält die Klappe. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. Dritte Etappe. Mai 1918. Ankunft in Tokio um 5 Uhr früh. Das erste, was mein Blick erhaschte, war ein Plakat der Tokyo Kisen Kaisha Dampfschiffgesellschaft, Fahrten nach Valparaiso betreffend. Das letzte Schiff hat vor 3 Tagen abgelegt und für die nächsten 2 Monate wird keines mehr fahren. Katastrophe. Schon wahr. Die Reise der Kisen Kaisha hätte 69 Tage gedauert und über San Francisco nebst sämtlichen Häfen der Westküste Amerikas geführt. Aber so wäre ich am 2. August da angekommen, wo ich hin wollte. Und die Überfahrt war preiswert, nur 500 Yen. Das hätte nur zu gut gepasst. Besuchte die argentinische Botschaft, um zu erfahren, welche Schiffe nach Südamerika fahren und wann. Sie wissen, dass die Reise sehr lang ist? Ja, sicher. Tut mir leid. Für die nächste Zeit sind aber keine Passagen geplant. Überall die gleiche entmutigende Auskunft. Heute war Samstag und ab 1 Uhr bis Montag alles geschlossen. Ich habe also keine andere Wahl, als allen Aktionismus für 2 Tage ruhen zu lassen. Keine gute Nachricht, mich zu trösten. Der Pianist Majerowitsch und mein alter Klassenkamerad Piastro vom Konservatorium haben im fernen Osten ungeheuer Karriere gemacht und Reputation erlangt. Sie leben nun wie die Millionäre. Noch etwas Wein? Ja, gern. Warum trittst du nicht in unsere Fußstapfen und gibst selbst einige Konzerte? Wir wollen jetzt 2 Monate pausieren, bevor wir nach Java gehen. Wir haben gerade 18 Konzerte in Shanghai gegeben. Aha. Und in Java sollen es 60 sein. Ich fragte mich, ob der asiatische Vogel in der Hand nicht vielleicht besser wäre als die 2 amerikanischen im Busch. Vielleicht ist es ja nicht weniger attraktiv, hier umherzureisen als in Südamerika. Zumal im Moment sowieso keine Aussicht besteht, kurzfristig nach Buenos Aires zu gelangen. Ich sollte mir ernsthaft überlegen, welche Unternehmungen hier und jetzt für mich in Frage kommen. Ich bin es müde, jeden wachen Augenblick darauf zu verwenden, durchzurechnen, ob mein Geld reicht oder wie ich noch sparen könnte. Hier? Nun gut. Geben Sie schon her. Ich unterschreibe ja. Der Geldverleiher reichte dem Grafen das Dokument. Unterschreiben Sie. Unterschreiben Sie, Exzellenz. Sie denken übrigens zu Unrecht, wenn Sie gestatten, dass ich das sage. Ich würde zu viel verlangen. Natürlich verlange ich etwas, aber ohne es zu übertreiben. 100% sind nicht übertrieben? Ach, was sagen Sie denn da? Kommen Sie, unterschreiben Sie, unterschreiben Sie. Die Chavonzen, die ich Ihnen gebe, sind nicht aus Holz, sondern aus Gold. Leuchten wie Feuerschein und klingeln wie Glöckchen. Sie sollen es nur wagen, nicht zu leuchten. Hier. Ростовщик надел свои большие очки и внимательно проверил его подпись. Der Geldverleiher setzte seine große Brille auf und prüfte sorgfältig das exzellente Autogramm. Er faltete das Papier erst einmal, dann noch einmal und hockte sich vor eine schwere gepanzerte Eisentruhe. Mit einem schweren Schlüssel traktierte er nun das Schloss, bis es mit lautem Getöse aufschnappte. Er hob den Deckel leicht an, tauchte hinein und kam mit 4 kleinen Säckchen voller Goldmünzen wieder heraus. Gut, das wäre in Ordnung. Zählen Sie sie nach, Exzellenz. 50 in jedem. Ach was. Der Graf steckte das Geld ungezählt und mit beiläufiger Geste in seine Lederbörse. Danke für Ihre Dienste und guten Tag noch. Immer, Exzellenz. Immer. Ergebenster Diener. Und möge das Schicksal Ihnen eine glückliche Karte schenken. Der Graf zuckte kurz mit den Schultern und ging. Der Geldverleiher begleitete ihn zur Tür und obwohl der Graf sich nicht umsah, blieb er aus Höflichkeit noch so lange vor der Tür stehen, bis der Graf um die Ecke gebogen war. Natürlich sind 100% ein guter Zins. Schließlich kann ich so leicht meinen Einsatz verdoppeln. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100 sein dürfte. So viel Geld hatte er ihm allein nur deswegen geliehen, weil der Graf bisher immer pünktlich zurückgezahlt hatte. Eine glückliche Karte. Es sei angemerkt, dass der ehrenwerte Geldverleiher falsch ging in der Annahme, der Graf benötigte das Geld zum Kartenspiel. Er brauchte das Geld einzig, um alte Schulden zu begleichen. In den Besitz dieser erfreulichen Menge Chavonzen zu gelangen und sie dann auf so stumpfe und banale Art zu verwenden, alte Gläubige auszuzahlen, wie entsetzlich. Aber der Graf hatte einen untadeligen Ruf und dachte nicht daran, ihn zu beflecken. Eine hervorragende Sache, so ein guter Ruf. Vor allem, wenn es darum geht, mit dieser Methode Geld zu verdienen. Diese Methode war so alt wie bewährt, und einfach. Ich borge Geld von einem Geldverleiher und wenn ich es ausgegeben habe, leihe ich welches von einem anderen. Dann ging er von Geldverleiher Nummer 2 zu Nummer 3 und wieder zurück zu Nummer 1, um Nummer 3 auszuzahlen. Dann zahlte er einen jeweils mit einer Hälfte von Nummer 2 aus und einer Hälfte von Nummer 4. Da so die ausstehenden Beträge sich ständig verdoppelten und ins Unermessliche anwuchsen, mussten immer weitere Anleihen von immer neuen Quellen gemacht werden. Man muss ruhig und eindrucksvoll auftreten und pünktlich bezahlen, um den Kreis derer zu erweitern, die bereit sind, Kredit zu geben. Ärgerlich ist allerdings, dass die Geldverleiher einen mit ihren himmelschreienden Forderungen beinahe umbringen, sodass für die Zinsen am Ende mehr drauf geht, als für mich übrig bleibt. Aber das Geld war gewissermaßen ein Geschenk des Himmels, und erlaubte ihm überdies zu leben, wie es sich für einen Gentleman gehört. Solange man davon absah, dass einem die Schulden bald, ganz nach dem Schneeballprinzip, eben wie Schneebälle um die Ohren flogen. Warum sich Sorgen machen? Ich werde schon einen Weg finden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine reiche Braut, ein großer Gewinn oder vielleicht eine Erbschaft von einem Onkel. Und tatsächlich, so einen Onkel gab es. Alt, kinderlos und reich. Und wenn dies alles nicht funktioniert, gibt es, um sich vor dem Gefängnis zu retten, ja noch die Kugel in den Kopf. Entweder in den eigenen oder in den des Onkels. Letzteres wäre gar nicht so schwierig. Beim Jagen oder sogar zu Hause. Zum Beispiel beim Vorführen der kostbaren alten Flinten. 27. Mai 1918. Ein gewisser Obolski, dem mich jemand vorgestellt hatte, bot mir freundlicherweise bezüglich meines Amerika-Visums seine Dienste an. Übermorgen fahre ich nach New York und werde dort die Botschaft aufsuchen. Ich treffe auch einige einflussreiche Russen. Hier haben Sie 20 Yen. Wenn Ihre Bemühungen Erfolg haben, dann telegrafieren Sie mir umgehend. Ich habe sein Angebot umstandslos angenommen und bat ihn, mit allen Mitteln auf die Erteilung meines Visums hinzuwirken. Ich schreibe gerade verwerfliche Leidenschaften. Die Violinsonate klemmt. 28. Mai. Mein zweiter Besuch in der russischen Botschaft. Sie haben nun Wind davon bekommen, dass ich irgendein Komponist sei, waren außergewöhnlich freundlich und gaben mir ein Schreiben für die Botschaft in Washington mit, welches ich zusammen mit dem Brief McCormicks Obolsky gab, neben 20 Yen, damit er mir dann den Erfolg seiner Bemühungen umgehend telegrafiert. Ich verspreche Ihnen, alles dafür zu tun, dass Sie innerhalb eines Monats Ihr Visum besitzen. Danke. 9. Juni. Zurück nach Kyoto. Stock hat einem Impresario in Honolulu geschrieben, worüber ich mich freue. Karten für Majerowitsch und Piastro sind sehr billig, 5 Yen. Die Konzerte sind aber wegen eines anderen Aspekts interessant. Das Bemühen einer fremden Völkerschaft, seriöse Kompositionen vorzustellen, die sich gerade erst anfängt, für europäische Musik zu interessieren. Einerseits ist die Einstellung der Japaner ausgesprochen aufmerksam. Andererseits ist es offensichtlich, dass sie trotz ihres offenkundigen Interesses nichts verstehen und nicht mal in der Lage sind zu sagen, ob du ihnen gerade eine Beethoven-Sonate vorspielst oder etwas frei aus der Hand Improvisiertes. Vor allem oberflächliche Effekte wie ein Pizzicato, perlende Läufe auf dem Klavier, solcherlei Dinge rufen ihren Enthusiasmus hervor. Es ist vielleicht spannend, ein- oder zweimal für so ein Publikum zu spielen. Aber danach verliert es sicherlich jeden Reiz. Es plagen unseren Freund Sergei Sergejitsch nach wie vor die Geldsorgen. Wie weiterkommen, jetzt hier, ohne Geld? Eine Sorge, die er, wie ja schon erwähnt, von zu Hause nicht kannte. Er wird es schaffen, wie wir noch erfahren werden. Bemerkenswert ist aber auch wieder seine Herangehensweise. Dem Kummer begegnet er schöpferisch. Er schreibt es sich von der Seele. Das liebe Geld macht er in seiner Erzählung, die zwei Grafen, zum Thema und Motiv. Der Geldverleiher stand indes immer noch in der Eingangstür und hing, wie der kleine Graf, seinen Gedanken nach, als ein anderer Graf, größer als der erste, vorüberging. Guten Tag, Eure Exzellenz. Но большой граф лишь холодно взглянул на ростовщика и отвернулся. Doch der große Graf bedachte den Geldverleiher nur mit einem kühlen Blick und wandte sich ab. Mistkerl. Ihm war soeben der andere Graf entgegengekommen und er hatte daraus geschlossen, dass dieser beim Geldverleiher gewesen war. Der reiche Schakal hat wieder einmal einem Opfer das Fell über die Ohren gezogen. Und während er so dachte, stolperte er mit dem Fuß über einen Stein und als er sich umsah, lag sein Absatz auf dem Trottoir. Mist. Hammer und Nagel für Eure Exzellenz. Einen Moment. Und während der Geldverleiher im Haus verschwand, setzte sich der große Graf mit dem Absatz in der Hand auf eine Treppe. Hier, ein Hammer und ein Nagel für Eure Exzellenz. Gehen Sie weg, Sie. Der große Graf hatte den Absatz inzwischen wieder angesetzt, da die Nägel noch im Absatz steckten, und versuchte ihn nun mit Hilfe des Steins, die ihn gerade beinahe zu Fall gebracht hatte, wieder einzuschlagen. Es wäre viel besser, wenn Eure Hoheit den Hammer und den neuen Nagel nehmen würden. Ich sagte, Sie sollen verschwinden. Dort steht Ihr Haus. Gehen Sie wieder hinein. Sie sind ein viel zu giftiges Insekt, als dass ich von Ihnen Hilfe annehme. Eure Exzellenz, Sie sind zu harsch in eurer Kritik. Ich helfe den Menschen, so gut ich kann. Sie helfen den Menschen? Sie saugen ihnen das Blut und ihre Seelen aus. Sie bringen sie ins Gefängnis. Aber hören Sie, ich kann Ihnen die Namen der Menschen nennen, deren Leben Sie mit Ihren unbotmäßigen Zinsforderungen ruiniert haben. Leugnen Sie es doch, wenn Sie können. Nein, zu meinem Bedauern kann ich es nicht leugnen. Aber das waren Kriminelle, die versucht haben, mich um meine Ersparnisse zu bringen. Und was sind Ihre Ersparnisse anderes als anderer Leute Geld? Oder geht es hier etwa um die Früchte Ihrer Hände Arbeit? 100%? Warten Sie, mein lieber Freund. Man wird Sie noch zu fassen kriegen. Der Strick verlangt schon seit Jahren nach Ihnen. Jeder muss sein Leben so bestreiten, wie er es am besten kann. Und bei allem, was zu sagen, der Strick ruft laut und deutlich nach Ihnen, mein Lieber! Der große Graf erregte sich so sehr, dass er den Absatz fortwarf und den Stiefel ohne Absatz wieder anzog. Ein Jammer, dass unser Patriarch so alt ist! Der sollte Sie sich vorknüpfen! Alle möglichen schlimmen Gerüchte kursieren über Sie! Da geht es um Grässlicheres als Geld verleihen! Warum wohl meiden Sie, mein ehrbare Bürger, Ihr Haus und bekreuzigen sich, wenn Sie in der Nacht hier vorübergehen? Und? Hilft's? Darüber, dass ihm so in die Parade gefahren wurde, verbleichte der Graf und fasste nach dem Griff seines Säbels. Machen Sie, dass Sie wegkommen, oder ich ramme Ihnen das hier in Ihren schwammigen Bauch. Die Sache hatte eindeutig eine schlechte Wendung genommen. Der Geldverleiher stolperte die Treppe hinauf, taumelte durch die Tür und verschloss sie von innen. Wie kann man sich schützen, wenn Edelmänner toben und rasen? Der Graf aber spuckte in Richtung der Schwelle und humpelte auf seinem Stiefel davon. 18. Juli 1918. In einem Telefonanruf teilt mir die amerikanische Botschaft mit, dass sie die Genehmigung erhalten hätten, mir ein Visum auszustellen. Ich mache mich unverzüglich zur Botschaft in Tokio auf. Dort im Büro treffe ich zufällig eine Vertreterin von Cooks. Sie haben Glück. Ich kann Ihnen ein Ticket für übermorgen nach Honolulu beschaffen. Gut. Hier sind schon mal $20. Oh, danke. Ich gab ihr eine Anzahlung. In 2 Tagen sollte ich raus aus Japan sein. 19. Juli. Am Nachmittag in Omori spielten wir Bridge. Jeder beneidet mich um meine bevorstehende Abreise. Richtige Ferienstimmung. 20. Juli. Ich wechselte meine letzten 1500 Rubel nicht für 375 Yen, wie ich erwartet hatte, sondern für nur 300. Mit dem Resultat, dass mir abzüglich des Preises für mein Ticket $73 für Honolulu bleiben. An Bord wurde mir ein Prunkgemach ganz für mich alleine zugeteilt, obwohl ich nur ein 2. Klasse-Ticket besitze. Auf meiner Chaiselongue liegend habe ich kaum mitbekommen, wie wir uns unmerklich vom Ufer entfernten. Von Java nach San Francisco. Den ganzen Abend blieben wir in Küstennähe. In dieser Nacht habe ich gut geschlafen. Und als ich um 4 Uhr früh gerade rechtzeitig zum Sonnenaufgang an Deck kam, hatte ich die schönste Aussicht. Am strahlenden Himmel, aus dem gerade die Sterne verschwanden, hing der abnehmende Mond und an seiner Seite Jupiter und die helle, helle Venus. Am Abend zog sich der Graf, nicht der, der dem Geldverleiher vor die Tür gespuckt hatte, sondern der, der zuvor die 200 Goldmünzen erhalten hatte, seinen Mantel an und machte sich auf zu Geldverleiher Nummer 8. So verbleiben die klingenden Schawonzen zwar nicht allzu lange in meinem Besitz, aber wenn man seine Schulden rasch begleicht, kommen neue Schawonzen schneller nach. Die Zahlungsfrist wird zwar erst in 2 Tagen verstreichen, aber ich gebe mich hier gerne als Gentleman und zahle vorzeitig. Der Graf hüllte sich also in seinen schwarzen Mantel und trat auf die Straße. Doch gerade da sprang eine schwarze Katze zwischen den Mülltonnen hervor, kreuzte vor ihm den Weg und verschwand in den Büschen. Ich kann es nicht leiden, wenn mir eine schwarze Katze über den Weg läuft. На бульваре было тихо и темно. Auf dem Boulevard war es still und dunkel. Но напротив приветливо горели огни над входом в казино. Aber gegenüber leuchteten einladend die Lichter über dem Eingang des Casinos. So schade, dass ich mich von dem ganzen Geld jetzt trennen muss. Wie schön könnte ich jetzt an den Tischen dort damit gewinnen. Aber zur Hölle. Gespielt wird erst, wenn Geld da ist. Und vorher nicht. Die Katze schrie mit ihrer kehligen Stimme als sie einen Satz zwischen den Büschen hervormachte und wieder quer über die Gasse huschte. Der Graf erschreckte abermals. Verdammtes Ding! Noch heller schien jetzt der Eingang zum Casino erleuchtet zu sein. Ich frage mich, ob es lohnt? Es sind ja noch 2 Tage, bis die Frist verstreicht. Sollte das Geld verloren gehen, gäbe es immerhin noch die Möglichkeit, es zurückzugewinnen. Oder sich anderswo Neues zu borgen. Mit so einem Einsatz könnte man ganz schön was gewinnen. Aber man könnte auch ganz schön was verlieren. Nein, dieses Geld ist dafür da, meine Schulden zu bezahlen. Und das werde ich jetzt tun. Immerhin erfreute sich der Graf eines tadellosen Rufes. Und darum wäre es unverzeihlich, diesen aufs Spiel zu setzen. Und sei es mit einer einzigen verspäteten Zahlung. So machte er erfolgreich 1 Dutzend Schritte, um dann beim 13. über etwas Rundes, Weiches zu stolpern. Wieder diese Katze. Sie war indes schon unter protestierendem Miauen zwischen seinen Hosenbeinen durch zurück in die Büsche geschossen. Ah, du Satansbrut! Das muss Schicksal sein. Also gut. Er machte also auf dem Absatz kehrt und lief zuversichtlich rüber zum Casino. Итак, он развернулся на каблуках и решительно направился в казино. Die USA waren im Jahr zuvor in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Und nun waren sie auf der Hut vor Spionen und Kollaborateuren. Zudem war nicht ganz klar, wie die USA nun den neuen Machthabern, den Bolschewiki, gegenüberstanden, die sich ja mittels langwieriger Verhandlungen mit dem Deutschen Kaiserreich aus dem Krieg ausgeklinkt hatten. Große Ungewissheit. Was wird werden? Werden sie ihn zurückschicken oder werden sie ihn ins Land lassen? 26. Juli 1918. Es ist warm, die See blau und ruhig. 2 freundliche Holländer beim Schach erledigt. Die spielten ernsthaft, langsam und sorgfältig, aber letztendlich schlecht. Habe den wandernden Turm beendet. Eigentlich hatte ich schon in Omori das Ende verfasst, aber viele Stellen in der Mitte waren noch nicht recht zusammengefügt. Somit kann ich nun 7 Erzählungen als literarische Ausbeute eines Jahres anführen. Neben 2 zur Hälfte fertiggestellten Fragmenten, Kröten und verwerfliche Leidenschaften. Ergo insgesamt 8. Würde ich 40 Jahre so weitermachen, käme ich auf 320 Geschichten. Ein recht passabler Ausstoß für einen Schriftsteller. 28. Juli. Heute ist bei uns eine Kurzwellennachricht eingegangen, des Inhalts, dass die Sowjetregierung nun allen Alliierten den Krieg erklärt hat. Es handelt sich einzig um eine Verteidigungsmaßnahme. Für mich eine höchst unwillkommene Entwicklung. Denn auch wenn die Amerikaner hoffentlich deutlich zwischen Russen im Allgemeinen und den Bolschewiken unterscheiden, mag das, wie auch immer, Anlass für verstärkte Schwierigkeiten in Amerika sein. Nur mal angenommen, man ließe uns in Honolulu nicht an Land gehen. 31. Juli. Was ist der Grund Ihrer Anwesenheit hier? Ich bin auf der Durchreise. Und wie lange haben Sie vor, zu bleiben? Gar nicht. Ich möchte so schnell wie möglich weiter. Die Befragung blieb sehr oberflächlich. Von meinen Empfehlungsschreiben nahmen Sie kaum Notiz. Dann habe ich einen guten Rat für Sie. Gehen Sie unverzüglich aufs Schiff zurück und setzen Sie Ihre Reise fort. Ansonsten werden Sie bis November hier nicht wegkommen. Warum? Hier sind hunderte begüterte Leute wie Sie, die auf eine Koje in einem Schiff warten, egal welches Schiff, und denen sonst nichts zu tun bleibt. Das kann doch nicht sein. Alle Passagierschiffe sind für den Krieg requiriert worden. Dies ließ die Alarmglocken bei mir schrillen. Denn es war nicht Teil meiner Überlegungen gewesen, bis November hier zu verweilen. Ich bin also zu Cooks zurückgegangen und musste erfahren, dass dem tatsächlich so ist. 120 Anträge auf die nächste Schiffspassage in 12 Tagen von Yokohama en route nach San Francisco. Wobei es höchstens Platz für 5 oder 6 Passagiere gibt. Eilends kehrte ich zurück aufs Schiff und bettelte den Kapitän an. Sie müssen mich unbedingt nach San Francisco mitnehmen. Ja, aber Ihr Prachtgemach ist leider inzwischen bereits wieder vergeben. Aber der Kapitän war sehr freundlich und fand für mich ein Feldbett in irgendeiner Ecke. Das Schiff legt schon in 7 Stunden ab. Sehr schade. kein Honolulu für mich. Im Casino ließen ihn der Geldbeutel und dessen Gewicht energisch und sicher ausschreiten, bis er plötzlich innehielt, weil er in einem Nebenraum das Profil des großen Grafen erblickt hatte. Um die 10 Leute stehen an seinem Tisch. Er ist ein reicher Mann. Und da er Karten spielt, was gibt es da Besseres, als mit ihm zu spielen? Der kleinere Graf legte mit einer Verbeugung seine Börse gewichtig auf den Tisch. Gestatten Sie mir, diese 200 zu setzen. Er hatte das unbestechliche Gefühl, dass die nächsten 2 Karten gewinnen und ihm ein rundes Sümmchen einbringen würden. Entschuldigen Sie, aber Ihnen gebe ich keine Karten. Was heißt das? Sie geben mir keine Karten. Es tut mir leid, aber ich kann sie Ihnen nicht geben. Die Situation war unangenehm, ja peinlich für den kleineren Grafen. In der Tat habe ich das Gefühl, gerade beleidigt zu werden. Am schlimmsten aber war, dass er durch die Verweigerung der Spielkarten des ihm zugedachten Gewinns beraubt wurde. Vielleicht möchten Sie mir erklären, Herr Graf, warum Sie so unfreundlich handeln? Ich habe eben nicht den Wunsch, den Einsatz um so viel zu erhöhen. Das ist alles. Aber entschuldigen Sie, auf dem Tisch liegt weitaus mehr Geld. Oder ist es etwas Persönliches? Bestärkt in der Annahme, man wolle ihm nicht geben, was rechtmäßig sein war, ereiferte er sich sehr. Ich muss hier gewinnen. Der große Graf betrachtete angewidert das Geld des Geldverleihers. Gut, wenn Sie darauf bestehen. Ja, es ist etwas Persönliches. Dem kleinen Grafen stieg die Zornesröte ins Gesicht. In diesem Fall werden Sie die Freundlichkeit besitzen, mir in einer anderen Form Satisfaktion zu erteilen? Spielkarte oder Handschuh? Der kleinere Graf legte seinen Handschuh neben die Börse. Bestürzte Blicke richteten sich auf den großen Grafen, aber der zuckte nur mit den Schultern. Ihr ergebenster Diener. Damit nahm er den Handschuh und verließ das Casino. Das Duell selbst verlief kurz und ganz normal. 12 Schritte, 1, 2, 3, der Schuss, eine Kugel in die Schläfe, der Sturz des großen Grafen und sein Tod. Alles Weitere ist uninteressant. Ростовщикши сидел дома у камина. Der Geldverleiher saß indes bei sich zu Hause vor dem Kaminfeuerchen и гладил свою черную кошечку und streichelte seine schwarze Katze. Она дружелюбно мурчала. Sie schnurrte freundlich. 8. August 1918. Um 6 Uhr ging ich an Deck. Der Dampfer hatte schon geankert. Ein dichter Nebel umhüllte uns. Ach, auch wenn man jetzt nichts erkennt, wir liegen tatsächlich in der Bucht von San Francisco. Und ich kann Ihnen versichern, eben hätten Sie die Berge noch sehen können. Als sich der Nebel verflüchtigte, zeigte sich die wunderschöne Silhouette der Bucht. Von irgendwoher erklang das Glasen einer Schiffsglocke, dazu das Rufen der Nebelhörner. Sicher habe ich nicht erwartet, hier auf pittoreske Landschaften, Burgen oder gar Sagengestalten zu stoßen. Dies ist das Land wundersamen Komforts, der Golddollar, eines untadeligen All Right. Sergei Sergejewitsch Prokofjew? Das bin ich. Durch die polizeiliche Befragung wurden die Passagiere stundenlang aufgehalten. Man hatte hier große Angst vor deutschen Spionen und Bolschewiken aus Russland. Resultat? 20 Personen wurde nicht gestattet, an Land zu gehen. Darunter alle aus Russland gekommenen, mich eingeschlossen. Unsere Gruppe musste sich einer weiteren Befragung unterziehen. Was ist das? Musik? Haben Sie die selbst geschrieben? Habe ich. An Bord des Schiffes. Können Sie das spielen? Kann ich. Dann spielen Sie das. Auf dem Klavier im Salon des Schiffs spielte ich die Violinsonate, die er mir hinhielt, ohne dazugehörige Begleitstimmen. Es wurde nicht sehr geschätzt. Können Sie Chopin spielen? Was möchten Sie, dass ich spiele? Den Trauermarsch. Ich spielte 4 Takte. Der Beamte genoss es offensichtlich. Sehr gut. Wissen Sie, für wessen Ableben er komponiert wurde? Nein. Für das seines Hundes. Der Beamte schüttelte ungläubig seinen Kopf und durchwühlte dann alle meine Kompositionen, fand aber offensichtlich keine kompromittierenden Schriften. Sie müssen jetzt leider alle auf die Insel. Aber wahrscheinlich werden Sie schon in einer Stunde wieder entlassen. Die Insel. Das klang unheilvoll, nach dem, was wir gesehen hatten, als wir in die Bucht einfuhren. Klein, felsig und ziemlich schön, aber komplett mit Gefängnissen bebaut. Bedauerlicherweise ist schon 4 Uhr und der Empfang auf der Insel bereits geschlossen. Man wird Sie dann morgen früh dorthin bringen. Die Nacht müssen Sie also noch auf dem Schiff bleiben. Trostlos schlenderten wir über das verwaiste Schiffsdeck und beklagten uns untereinander, was unsere Ankunft im gelobten Land doch für eine langweilige Sache sei. An diesem Abend baten mich die Passagiere, für sie zu spielen. Und obwohl ich so etwas normalerweise ablehne, sagte ich diesmal zu, vertiefte mich geradezu und spielte über 2 Stunden. Unter den Passagieren befanden sich einige Musikkenner, die mir stürmisch und enthusiastisch mit Champagner zuprosteten, sodass wir alles in allem einen recht vergnüglichen Abend verbrachten. Jetzt dürfen wir doch froh sein, dass man uns noch einen Abend an Bord behalten hat. Und, Mr. Prokofiev, sollten Sie jemals in Schwierigkeiten stecken oder Geld benötigen, wenden Sie sich direkt an mich. Aufatmen. Nebel und Finsternis hinter sich lassen. Durchatmen am neuen Ufer. Dos viranje charvonci, ihr kleinen zaristischen Goldmünzen. Hello, Gold Dollars. Hier kannst du, hier darfst du, was auch immer du willst. If you feel like it, it's all right. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.